aus der Stadt, in der sich keiner mehr für keinen interessiert. Um den Schein zu wahren, werden weiter Scheine investiert. Pleitegeier bleiben meist im eigenen Revier und betäuben sich, bis sie am Ende freiwillig verlieren. Wenn einer es schafft, wird er genau wie diejenigen, die man im seelenlosen Audi sieht. Volle Taschen, leere Blicke, leichte Zweifel, schwere Schritte. Der Smog schluckt Sirenen eines Feuerwehrwagen. Träume bröckeln wie die Häuserfassaden. Die teuersten Straßen führen zu Steueroasen. Menschen ändern sich wie Zeugenaussagen. Von meinem Beobachterposten sehe ich die Kleinen in der Großstadt verrotten. Ich sehe die Menschen hier nur gläubiger werden, wenn sie Opfer eines Gläubiger werden. Früher Kinder auf der Highschool, heute Sünder auf dem Beichtstuhl. Was passiert, wenn wir zu weit spulen? Wir nehmen das Leben mit dem Drive-Thru. Früher Kinder auf der Highschool, heute Sünder auf dem Beichtstuhl. Was passiert, wenn wir zu weit spulen? Wir nehmen das Leben mit dem Drive-Thru. Keine kritische Frage zur politischen Lage, solange die Kröten regnen wie bei der biblischen Plage. Hier, wo jeder sich beschwert und sich niemand bedankt, trägt der Teufel auch ein Priestergewand. To-Do-Listen in einem Nachtbus vergessen, wahre Worte vom Sarkasmus zerfressen in einem Pool voller Zombies, die kein Feeling haben, wo sich Egos finanzieren durch die Leasingraten. In den riesengroßen Schatten ihrer Stempeluhren sieht man Silhouetten vom Gefängnisturm. Die Zeit hinterlässt eine Menge Spuren, wenn man genau schaut, werden selbst aus Engeln Huren. Millionen Stimmen, die nicht wieder heilen, das Gift brennt in der Schläfe wie Tigerbeim. Es rennen immer mehr dem Trend hinterher, die Bibel wurde ersetzt durch die Vanity Fair. Yeah. Früher Kinder auf der Highschool, heute Sünder auf dem Beichtstuhl. Was passiert, wenn wir zu weit spulen? Wir nehmen das Leben mit dem Drive-Thru. Früher Kinder auf der Highschool, heute Sünder auf dem Beichtstuhl. Was passiert, wenn wir zu weit spulen? Wir nehmen das Leben mit dem Drive-Thru.